Märchen sind wieder im Kommen, hieß es vor ein paar Jahren. In Nürnberg gibt es sogar mindestens eine Märchenerzählerin. In der Pandemie ist sie wohl nicht verfügbar. Märchen mit Maske vor Mund und Nase erzählt, sind wahrscheinlich ziemlich unglaubwürdig. Ich bin mit Märchen aufgewachsen und liebe Märchen. Meine Oma hat mir als Kind, als ich krank war, einen ganzen Nachmittag lang Märchen vorgelesen, bis ihre Stimme heiser war. Ich bat sie um noch eins und noch eins. Es ging mir natürlich um das Hören der Geschichten und sicher auch darum, dass meine Großmutter in meiner Nähe war und blieb. Auch in meinen Erwachsenenjahren haben mich Märchen begleitet. In meinen Psychosen, so behauptet man, würde ich in einer Märchenwelt leben. Und mein englischsprachiger, ehemaliger Verlobter meinte nüchtern, das Leben wäre kein La La Land. So grausam wie in einem blutigen Märchen ist unser deutscher Alltag nicht. Nicht mehr. Wirkliche Grausamkeit spielt sich oft, lediglich subtil, in der den Blicken verborgenen Psyche und in fernen Ländern woanders ab, was die Grausamkeit nicht wirklich leichter und erträglicher macht. Es scheint auch nicht mehr am Ende der Lebensgeschichte ein Happy End zu geben. Ich möchte einmal ein richtig gutes Märchen schreiben, vielleicht sogar eines, das heutzutage stattfindet. Es gibt keinen Platz mehr für Märchen in unserer sachlichen, wissenschaftlich geprägten Welt und Gesellschaft. Da geht es um Leistung und Ellenbogenmentalität. Nur den Kindern räumt man gnädig das Recht ein, an Märchen glauben zu dürfen. Irgendwie hat es sich, für Erwachsene zumindest, ausgemärchelt. Der Spruch von Oscar Wilde: Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es auch noch nicht das Ende. Gibt mir Halt und Hoffnung, wenn das Märchen versagt.